Die ausländischen Medien berichteten vom 19. bis zum 23. Mai über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS und Huan Chiu-wang und Guoji Guangbo-wang von China und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Student-Komitees und des nationalen Suzidologie-Student-Komitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachricht über Vorortanleitung teilte mit, dass Kim Jong-un die Arbeit des Maschinenwerkes unter Leitung von Ho Zolyong vor Ort angeleitet und das Naturmuseum und den zentralen zoologischen Garten vor ihren Einweihungen besucht hatte. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichteten über seinen Besuch im Naturmuseum und im zentralen zoologischen Garten kurz vor ihren Einweihungen. Und die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Student-Komitees brachte die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Baumschule Nummer 122 der koreanischen Volksarmee, in der nach der Forderung des Zeitalters der Wissensökonomie die Verwissenschaftlichung, Industrialisierung und Intensivierung vollkommen verwirklicht worden sind, besucht hatte. Die Nachrichtenagenturen und Internet-Homepages von China, der Demokratischen Republik Kongo und Deutschland zeigten die Fotos von Kim Jong-un.